Knuspriges Brot, warmes Fleisch oder Falafel, knackiger Salat und eine schön würzige Soße. Echte Kenner wissen schon, wovon ich rede. Natürlich vom Döner. Eine Spezialität, die es auch hier in Kiel zuhauf gibt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Interviewsegment vom Campus Radio Kiel. Mein Name ist Juli und ich habe heute eine Lokallegende, könnte man glaube ich schon sagen. Inzwischen hier im Studio vom Campus Radio. Stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du, was machst du denn so und wie bist du dazu gekommen? Ja, moin, ich bin der Döner-Dude. Ich bin Döner-Tester in Kiel und mache das auch schon seit 1-2 Jahren. Und ich bin tatsächlich nicht gebürtiger Kieler, bin fürs Studium hergezogen und irgendwie hat mich das überrascht, wie viele Dönerbuden es überhaupt in Kiel gibt. Ich komme aus Hamburg und hier in Kiel fand ich das irgendwie heftig. Was dann aber auch sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass die auch alle gar nicht so gut sind. Und deswegen war das so ein kleines Prokrastinationsprojekt, mal zu gucken, wo gibt es denn wirklich gute, was wird gut gemacht, was eher nicht. Und das läuft jetzt momentan auch ganz gut. Ja, sehr gut. Du hast im Juli 2020 hast du den ersten Post abgesetzt, hab ich mal nachrecherchiert. Und jetzt stand Januar 2023 inzwischen schon, hast du über 3.300 Abonnenten schon gesammelt. Wie lief das denn so ab? Also du hast dann die ersten Posts gemacht, da hattest du ja wahrscheinlich nur irgendwie Freunde oder so, Kommilitonen vielleicht, die dir gefolgt sind. Wie ist es dann so schnell eskaliert? Weil über 3.000 ist das schon eine Menge dafür, dass es einfach Döner-Tester ist. Ja, ehrlich gesagt hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ich kann mir das auch gar nicht so doll erklären. Aber witzigerweise, immer wenn ich irgendwelchen Leuten, die ich dann mal gut kenne, denen auch mal stecke, dass ich das auch bin, kennen die das alle. Also ich glaube, das ist dann wirklich so was vielleicht in der Mensa irgendwie rumgesprochen wird. Hey, kennst du das schon? So Mundpropaganda, könnte ich mir vorstellen. Und wann hast du das letzte Mal Döner gegessen? Oh, vorgestern. Sehr gut. Und isst du eigentlich nur Döner für den Account oder isst du jetzt privat auch noch Döner oder kannst du das gar nicht mehr, weil du eh schon so viel Döner isst? Nee, das kann ich auch noch sehr gut und das mache ich auch noch. Also so mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar öfter. Also es ist wirklich nicht nur für den Account. Ich habe Zeiten, wo es mir auch irgendwie ein bisschen zum Hals raushängt. Aber ich glaube, das ist das Gute am Döner, dass er eben so unterschiedlich ist und auch in jeder Bude irgendwie so ein bisschen anders schmeckt. Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Du hast eben schon so ein bisschen deine Intention angesprochen, dass du irgendwie dachtest, ja, okay, hier gibt es nicht so viele gute Dönerbuden. Aber kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf gehen? Also warum hast du den Account gegründet und warum bist du da jetzt auch immer noch dabei? Also es kommen ja auch regelmäßig Posts. Was bringt dich sozusagen dazu? Also was mich dazu gebracht hat, war wirklich einfach die Intention zu gucken, wo gibt es denn in Kiel auch mal wirklich einen guten Döner, der sein Fleisch auch frisch abschneidet, der gute Zutaten verwendet, das Brot vielleicht selbst macht, gute Soßen hat. Und was mich jetzt immer noch daran hält, ist einfach die Resonanz, die man bekommt und auch einfach das Feedback. Und also es gibt natürlich Leute, die nicht immer damit übereinstimmen, aber größtenteils kriegt man großes Feedback. Viele Leute wollen dann, dass ich zu ihrer Lieblingsbude fahre und irgendwie ist das ganz schön. Ja, du hast eben schon gesprochen, ob es hier auch gute Dönerboden gibt. Was macht denn so eine gute Dönererfahrung aus? Also was darf auf keinem Döner fehlen und was ist sonst für so einen schönen Dönertag? Was ist da wichtig? Ja, da kann ich vielleicht andersrum anfangen. Also was man nicht machen sollte, ist das Dönerfleisch in Wärmebehältern aufbewahren, weil das verliert dann die gesamte Konsistenz, dann wird es lapprig und auch der Geschmack ist irgendwie gar nicht gut. Aber ich finde es schön, wenn man dieses klassische Fladenbrot hat, dass man das nochmal in so einem Kontaktgrill irgendwie brät, dann vielleicht auch die Brotinnenseite beschmiert mit Soße und dann die Zutaten auch nicht geschichtet reinlegt, sondern wirklich auch in so einer Schale mixt, dass das wirklich jeder Biss auch irgendwie so eine kleine Überraschung ist und dass man nicht nur ein Bissen voll mit Salat hat. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass irgendwie diese Schichtung auch teilweise keinen Sinn ergibt, dann ist irgendwie nur unten das Fleisch oder so und oben ist da, das gibt alles keinen Sinn. Aber dass sie das wirklich mixen, das kommt selten vor. Das hatte ich noch nicht oft. Hier in Kiel glaube ich gar nicht. Ich glaube, in Hamburg hatte ich das mal und in Berlin. Aber hier habe ich das noch nicht erfahren. Ja, Berlin ist wirklich eine andere Welt. Als ich da war, habe ich auch ein bisschen Neid verspürt einfach, weil ich glaube, da kann man wirklich nochmal auf einem ganz anderen Niveau Döner essen. Hier in Kiel hatte ich das auch nur einmal, aber ich kann mir vorstellen, dass das verfälscht war, weil ich da auch eine Kamera hinter mir hatte. Ja, kennen dich denn die Dönerläden schon? Also du bist jetzt hier schon über 3000 Abonnenten auf dem Campus, wie gesagt, da kenne ich viele, wenn ich auch so mit meinen Kommilitonen rede. Aber wie ist das denn so bei den Dönerinhabern? Also checken die das irgendwie? Erzählst du denen das auch, wenn du da hingehst, ich mache jetzt einen Test, oder machst du das einfach so anonym? Nee, ich mache das anonym und auch ganz bewusst, weil ich ja möchte, wenn ich einen Beitrag erstelle, dass es wirklich auch die Realität abbildet. Und sonst sage ich, ja, der Döner ist wunderbar, weil ich vorher gesagt habe, okay, ich teste hier, dann wird sich Mühe gegeben. Und dann gehen die Leute aufgrund meiner Bewertung dahin und dann spielt das gar nicht das wieder, was ich geschrieben habe. Deswegen bleibe ich schon anonym, aber ich glaube, viele von den Dönerläden kennen mich auch mittlerweile. Ich habe tatsächlich auch schon Nachrichten auf Instagram bekommen, dass ich doch mal vorbeikommen soll. Ich kriege einen Döner gratis oder auch schon, wenn ich die gut bewerte, würde ich auch Geld dafür bekommen und so. Aber das habe ich natürlich nicht angenommen. Ja, okay, klar. Also ein bisschen wird da schon versucht, die Bewertung ein bisschen hochzuschrauben von dem einen oder anderen Dönerladen. Aber jetzt, du hast jetzt ein paar Döner durchgetestet. Was ist denn so dein Fazit bisher? Also wie ist die Dönerlage so in Kiel? Ja, tatsächlich schlecht, finde ich, weil sich meistens nicht viel Mühe gegeben wird. Also entweder ist es das Brot, was zu doll gebacken wird und reißt, oder es ist das Fleisch, was im Wärmebehälter aufbewahrt wird. Es sind die Soßen, die zu fettig schmecken, dass man irgendwie so mit so einem schlechten Gefühl aus dem Dönerladen rausgeht. Also ich finde, so einen guten Döner macht aus, dass man den aufgegessen hat und sich nicht schlecht fühlt, weil man ihn gegessen hat. Das ist immer gut. Und jetzt kannst du ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast, aber deine Top 3 Dönerläden in Kiel jetzt mal schön hier kurz mal skizzieren, mal sagen, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Du hast ja auch so ein Bewertungssystem bei dir auf Instagram. Vielleicht kannst du das auch so anwenden. Was sind denn so die Top-Tier? Ja, also momentan auf meiner Platz 1 ist ganz klar Agora. Das ist in Garden eine Bude und die legt wirklich Wert darauf, dass gutes Fleisch verwendet wird. Es gibt auch noch eine Unterscheidung, ob man Döner kauft oder nach Dönerart. Das ist dann die Fleischzusammensetzung. Ich meine, es sind 60% Hackfleischanteil, die maximal gegeben sein dürfen. Und dann darf man es auch Döner nennen. Wenn es mehr Hackfleisch ist, dann darf man es nur noch nach Kebabart nennen. Und die legen auf jeden Fall Wert darauf, dass das Fleisch gut ist. Und man merkt auch einfach, das stimmt das Konzept. Also die geben sich Mühe. Die haben jetzt nicht noch irgendwie Pizza, Schnitzel, Currywurst auf der Karte, sondern spezialisieren sich schon auf Dönerspezialitäten. Ja, dann gibt es noch Seiper, den finde ich auch ganz gut. Hat aber teilweise auch leider den Wärmebehälter, was man dann ja doch auch bemängeln muss. Aber die haben eine richtig gute Soßenauswahl. Dann ist da von Avocado-Soße, Hummus, Sesam. Das macht es auch irgendwie spannender, da nochmal hinzugehen. Hast du noch einen dritten? Ja, also ich glaube, der Klassiker hier in Kiel ist Garibs. Finde ich auch gut, aber es ist jetzt keiner, der einem vom Hocker haut. Aber wenn man so weiß, okay, da wird nicht viel falsch gemacht und man möchte wirklich auch eine große Portion haben, dann kann man auf jeden Fall zu Garibs in der Kirchhofallee gehen. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt schon mal ein kleines Bild bekommen. Gibt es denn irgendwie, also du kommst aus Hamburg, du warst ja bestimmt, bist auch schon ein bisschen rumgekommen vielleicht. Hast du irgendwo eine Stadt, wo du sagst, ah, okay, da sind die Döner besonders gut oder da gehst du immer, fährst du auch gerne mal hin? Ja, das ist schwierig. Also auf jeden Fall machen das andere Städte nicht mit dem Wärmebehälter. Deswegen haben andere Städte Kiel auf jeden Fall was voraus. Berlin ist da natürlich so die Dönerhauptstadt und ich glaube, da kommt auch keine andere Stadt ran. Und jetzt, ich habe noch so eine kleine Schnellraterunde vorbereitet, wo du einmal so, ich sag dir zwei Dinge und du musst sozusagen dich für eine Sache entscheiden. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Döner im Brot oder Dönerrolle? Döner im Brot. Mit oder ohne Zwiebeln? Mit. Immer mit alles. Immer mit alles? Ja. Okay, sehr gut. Nur eine Soßen oder alle Soßen? Kommt drauf an, wie viel alle ist, aber tendenziell eher mehr Soßen. Was ist so die beste Soße? Es gibt ja immer diese klassische Cocktailsoße und manchmal auch so Tzatziki oder so. Also bei mir gerne Kräuter und scharf. Ja, aber ich probiere auch gerne aus. Ja, also in manchen Läden gibt es ja auch einfach deutlich mehr als. Ja, ja, genau. Die klassischen sind ja immer nur so diese drei oder so scharf. Ja. Und manchmal ja Hummus ja auch noch, finde ich auch mal ganz geil. Ja, voll. Dönerbox mit oder ohne Salat? Ich glaube ohne. Das wird zu labbrig sonst. Das ist auch ein großes Problem bei Döner, dass man den so schlecht bestellen kann, weil der einfach dann durch ist. Ja, der kommt labbrig an. Ja, deswegen auch Döner eigentlich nur vor Ort essen. Lieber schlechter Service, dafür richtig guter Döner oder perfekter Service und dafür nur ein unterdurchschnittlicher Döner? Ja, dann lieber den sehr, sehr guten Döner, wo man noch irgendwie 3 Stunden danach gut gesättigt ist. Und den Service, den hat man ja nach einer Stunde hoffentlich vergessen. Ja, ich finde das auch immer, diese Dönerläden haben ganz oft so diesen gleichen Vibe. Irgendwie, wenn man da reinkommt, das sind meistens so kahle Wände oder so, dann steht da so ein bisschen Deko oder jetzt irgendwie so Fußballtrikots oder irgendwie Fußballstuff ist manchmal auch noch Ja. drin. Aber ich finde, das ist immer so ein Vibe, wenn man da reinkommt, dann diese Plätze, wo man sich hinsetzt, sind auch immer so mehr oder weniger gemütlich eingerichtet. So. Es ist aber auch ein Schnellimbiss, ne? Muss man Ja, es ist ja. ein Schnellimbiss, aber teilweise wirkt das auch sehr lieblos, finde ich. Also, wenn ich schon eine Bude habe, wo ich auch arbeite, also das wäre dann mein Selbstverständnis, dass ich mir da Mühe gebe, dass der auch schön aussieht, dass da ein bisschen Deko ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja. Ja, du hast jetzt auch Merch, du hast ihn auch gerade an. Ich sehe dich gerade in diesem Dönerpulli. Was war dahinter so die Idee? Also warum hast du dich entschieden, jetzt diesen Schritt zu gehen und mal Merch zu produzieren? Ja, die Idee dahinter ist, das Design von dem Döner hat ein guter Freund von mir gemacht und ich möchte irgendwie einfach das an die Leute bringen, weil ich selbst so ein bisschen modeaffin bin und ich Bock habe, dass Leute in Kiel vielleicht auch damit rumlaufen, vor allem wenn sie Spaß daran haben, dass man auch irgendwie fair produzierte Hoodies ja, mit einem coolen Design hat. Und wo geht jetzt die Reise hin? Du hast jetzt Merch, du hast jetzt über 3000 Follower. Was hast du so geplant? Gehst du bald auf Tour? Ja, auf Tour wird schwierig, weil man ja das Gesicht irgendwie doch noch verstecken Stimmt. muss. Aber auf jeden Fall entweder erneut testen, weil ich finde, man sollte auch jemandem noch eine zweite Chance geben und vielleicht auch einfach das Gebiet ein bisschen erweitern. Ja, und sonst ein bisschen mehr Content produzieren. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, weil ich sehe jetzt, du hast ja auch diese Map gemacht, wo man dann direkt die Kieler Karte sieht und dann kann man sich direkt, das fand ich sehr cool. Ja, das hat ein Follower gemacht, ohne dass ich ihm das aufgegeben habe. Oh, Also krass. wirklich cool, der hat das irgendwie aus eigenem Interesse. Ich habe vorher nie mit dem geschrieben, der meinte einfach, der findet mein Projekt cool, hat das schnell zusammengebaut und ich war so begeistert davon. Also da merkt man schon, dass da auch irgendwie Leute Spaß drin haben und das motiviert einen auch irgendwie weiterzumachen. Ja, das finde ich aber auch immer krass, wenn man dann so irgendwie so diese direkte Resonanz kriegt von Leuten, die man einen noch nie gesehen hat im Leben. Na. Das ist dann irgendwie schon cool. Aber du möchtest anonym bleiben, meinst du? Das heißt, du möchtest diesen Fame, den du da jetzt dann bekommst, möchtest du nicht auf deine Privatperson umlenken? Ja, da spielen mehrere Sachen mit ein. Also einmal das, was ich erzählt habe, ist, dass wenn man in eine Dönerbude geht, dass ich da keine Extrawurst haben möchte, sondern einfach so behandelt werden möchte wie jeder andere. Dann aber auch, ich glaube, wenn man nur dieses Comic-Gesicht sieht und dann einfach den Text dazu liest, dann stellt man sich vielleicht eine Person vor, die auch wirklich Ahnung hat und sieht dann nicht einfach nur irgendeinen Studenten, der genauso wie jeder andere vielleicht auch einfach ein Dönerliebhaber ist. Ja, deswegen auch. Ja, dann kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz noch mal sagen, wie heißt du denn eigentlich bei Instagram? Dönerdude einfach. Findet Genau, man dich der einfach. Dönerdude sollte man hoffentlich finden. Kommt bald der Dönerdude-Döner? Das wäre noch so ein Projekt. Wenn ich das schaffe, dann habe ich es erreicht. Ja, also das wäre tatsächlich so ein kleiner Traum, aber ich habe auch noch nie ein Deutschen hinter der Dönertheke gesehen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das laufen würde. Aber da wird es auf jeden Fall keine Wärmebehälter geben, da bin ich mir Nee. sicher. Dann kannst du vielleicht, hast du so einen kleinen Teaser, welcher Dönerladen wird denn jetzt in den nächsten Wochen? Wer ist fällig? Wer kommt als nächstes dran? Ja, das entscheide ich immer spontan oder ich gucke mal einfach in meine DMs, wer mir was geschickt hat. Also ich gehe Aber du auch kriegst gerne, Vorschläge dann auch. ja, ich gehe gerne dahin, was die Leute mir schreiben. Ja. Also, was mir gerade noch eingefallen ist, zu einem guten Döner gehört natürlich auch ein vegetarisches Angebot, was auch mittlerweile immer größer wird. Man hat jetzt nicht nur die Falafel, die ja auch gut und schlecht sein kann, sondern man hat auch Halloumi und man hat vor allem Seitan, was eine sehr, sehr gute Alternative ist, dass auch vegetarische und vegane Döner mittlerweile auch sehr gut angeboten werden können. Ja, ich lebe tatsächlich selber auch vegan und da ist mir das auch aufgefallen, dass irgendwie seit so, keine Ahnung, 2 Jahren oder so gibt es diese Föhner mit diesem Seitan auch in relativ vielen Läden. Zum Beispiel Mein Döner und Co. hat das ja auch Ja. und so. Und das ist echt nochmal so eine ganz andere Entwicklung, weil so Falafel ist, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich. Ja. Weil das kann richtig geil. Ich hatte in Berlin zum Beispiel, war ein Laden, wo der war so richtig kross, die Falafel war so richtig lecker. Und hier hat man teilweise dieses fast schon mehlige Zeug, was irgendwie gar nicht bockt. Das ist immer riskant, aber das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, muss man auf jeden Fall auch sehen. Und da finde ich, ist Kiel dann auch irgendwo schon wieder Vorreiter, weil das kenne ich aus anderen Städten jetzt auch noch gar nicht so in dem Ausmaß. Ja, ich glaube auch. Also gerade als Studentenstadt ist man vielleicht auch ein bisschen darauf angewiesen, aber ich finde es auch eine sehr positive Entwicklung und ich finde auch gerade Seitan kommt dem Dönerfleisch auch wirklich sehr nahe und Ja. ist auch einfach eine sehr gute Alternative. Ja, finde ich auch. Sehr cool. Dann war es das auch schon. Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Leute da draußen? Nö, eigentlich nicht. Esst mehr Supportet Döner. mich, esst mehr Döner, supportet mich gerne weiter, kämpft gegen die Wärmebehälter an. Ja. Müssen wir eine Petition starten? Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, da Sehr stehe gut. ich hinter. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt, glaube ich, noch einen schönen Döner essen, würde ich sagen. Und ihr da draußen könnt auf jeden Fall dem Döner-Dude bei Instagram folgen und holt euch doch auch einfach mal heute nochmal so einen schönen Döner und achtet darauf, dass es keinen Wärmebehälter gibt. Oder sprecht das auch einfach mal an. Und damit danke an den Döner-Dude für das Interview und natürlich auch danke fürs Zuhören. Hat es euch gefallen? Schreibt uns doch eine Nachricht bei Instagram und folgt natürlich auch dem Döner-Dude und dem Campus Radio Kiel. Und damit noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ein verdammt schönes Leben.